Diese Zeile sind dazu da, euch zu erzählen, wie es war. Vor 5 Jahren, als alles begann und das erste Lied erklang. Jede Probe war eine Qual, die schrägen Töne waren egal. Dann endlich war der Tag gekommen, das erste Demo wurde aufgenommen. Keiner von uns konnte spielen, als wir aus dem Himmel fielen. Verstoßen für die Ewigkeit waren wir für euch bereit. Keiner von uns konnte spielen, als wir aus dem Himmel fielen. Verstoßen für die Ewigkeit waren wir für euch bereit. Der erste Gig war vor 50 Leuten, die das Eintrittsgeld nicht scheuten. Und am Ende gab's sogar Applaus, da war's mit der Beherrschung aus. Keiner von uns konnte spielen, als wir aus dem Himmel fielen.